Ein Sprecher der Alternative für Baden-Württemberg bestätigte offiziell gegenüber dem Südwestrundfunk, Jörg Meuthen sei mit der absoluten Mehrheit der insgesamt 22 Stimmen aus dem Lager der AfD und der ABW zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Diese Wahl will die Sprecherin der AfD jedoch nicht bestätigen. Was eine mögliche Wiedervereinigung anbelangt, betonte der AfD-Geschäftsführer Grimmer, es sei völlig offen, ob diese wirklich zustande komme. Dem Vernehmen nach gibt es in der AfD-Fraktion nach wie vor Vorbehalte gegen Jörg Meuthen. Einige wollen den ehemaligen AfD-Fraktionschef und AfD-Bundesvorsitzenden offensichtlich kaltstellen. Kolportiert wird auch, dass seine Co-Vorsitzende im Bundesvorstand Frauke Petri daran nicht ganz unbeteiligt sein soll. Morgen beenden AfD und ABW ihre gemeinsame Klausurtagung. Dann wird mit einer Aussage gerechnet, wie es nun weitergeht. Die AfD-Landtagsfraktion hatte sich Anfang Juli gespalten. Der Streit hatte sich an der Frage entzündet, wie die AfD mit dem Abgeordneten Wolfgang Gedeon umgehen soll, dem Antisemitismus vorgeworfen wird. Dieser ist inzwischen im Stuttgarter Parlament fraktionsloser Abgeordneter.